Geografisch verteilen sich die Fälschungen auf alle bedeutsamen Plätze des katholisch-mittelalterlichen Deutschlands. Es verhält sich in der Tat so: Ein mittelalterliches Kloster, eine bedeutende Kirche, in deren Archiv keine falschen Urkunden angetroffen würden, wären eine Ausnahme und so selten wie ein weißer Hirsch. Schon unsere kleine Liste lässt die Behauptungen Papebruchs und der Germanisten durch die Forschungen unserer allerneuesten Diplomatik einen Grund von Bestätigung finden, der sehr nachdenklich stimmt. Das Erstaunen des Laien wird noch wachsen, wenn er nun erfahren muss, welche Personen denn im Mittelalter sich so überaus rührig mit der Fabrikation von falschen Urkunden befasst haben. Urkundenfälschungen sind ja von jeher als verwerfliche Betrugshandlungen gebrandmarkt worden, und ein frommer, ehrlicher Christ, darüber herrscht nur eine Stimme, wird sich zu solcher Tat niemals verstehen können. Was soll man nun aber sagen, wenn die moderne Urkundenforschung festgestellt hat, dass als Fälscher, und zwar in der ältesten Zeit allein, weil damals überhaupt nur kirchliche Anstalten als Empfänger von Diplomen in Frage kamen, aber auch noch im späteren Mittelalter zu einem bedeutenden Teil die Diener der Kirche in Frage kommen? Ich will hierüber H. Breslau reden lassen. Er sagt: Es ist unleugbar, dass selbst die hervorragendsten Männer der Kirche, Geistliche, deren Frömmigkeit und rechtschaffener Lebenswandel hochgepriesen wird, wie sie Diebstahl und Lüge anwandten, um sich in den Besitz verehrter und wundertätiger Reliquien zu setzen, so zu Fälschung und Betrug ihre Zuflucht nahmen, wenn es galt, den Besitzstand, die Rechte, das Ansehen ihrer Kirche zu mehren oder zu verteidigen. Es ist der Grundsatz, dass der Zweck das Mittel heiligt, welcher auch derartige, schlechthin verwerfliche Mittel als erlaubt betrachten lehrte. War es doch inmitten der Kirche der Mehrzahl der Geistlichen höchster Lebenszweck, die Kirche, welcher sie persönlich zunächst verbunden waren, zu heben, zu bereichern, an Macht und Ehre zu erhöhen. Häufig sind zu solchen Zwecken gleich ganze Serien von Urkunden geschmiedet worden. Es hilft nichts, dass wir uns hartnäckig weigern, so etwas zu glauben. Fromme Christen, Fälscher und Betrüger? Jeder Urkundenforscher sagt uns mit aller Bestimmtheit, es habe sich allerdings so verhalten. Und wie schon gesagt wurde, die Fabrikationen von falschen Urkunden durch mittelalterliche Diener der Kirche stellen keineswegs vereinzelte Erscheinungen dar. Nein, durch alle Jahrhunderte des Mittelalters und durch alle Landesteile Europas lassen sich Urkundenfälschungen durch Geistliche in Hülle und Fülle verfolgen. Es trifft tatsächlich den Kern, was ein anderer Diplomatiker über die Einstellung der Geistlichen im Mittelalter zur Urkundenfälschung anlässlich des von ihm behandelten Falles meint. Nichts lag näher als die Herstellung von gefälschten Urkunden. Fühlte sich im Mittelalter irgendein Kloster im Besitzstande bedroht oder trachtete es danach, ihn zu vergrößern, immer lag da nichts näher, als falsche Urkunden zu fabrizieren. Unsere Forscher haben sich, da ja die Tatsache nicht wegzuleugnen ist, auf eine einfache und billige Art mit diesem Problem bereits resigniert abgefunden. Was E. Stengel mit Bezug auf den geistlichen Fälscher Rudolf von Fulda sagt, kann als die allgemeine Meinung der Diplomatiker über diesen Punkt gelten. Wer wird ihn darum moralisch meistern wollen? Längst hat man gelernt, die Urkundenfälschung als charakteristischen Ausdruck der Denk- und Kampfweise eines naiv und massiv empfindenden Zeitalters gelassen hinzunehmen. Der gebildete Laie wird über das alles verwundert den Kopf schütteln, er wird sich immer wieder zurufen: Hier stimmt etwas nicht. Und eine Stimme aus dem Chor der Diplomatiker verkündet denn auch die Meinung, dass Wahrheit und Lüge im Mittelalter keineswegs eine andere Beurteilung erfuhren, als wir heute ihnen gegenüber haben. Es ist der gelehrte Jesuit W. M. Peitz, der so spricht und mit dessen diplomatischen Forschungen wir uns später noch ausführlich beschäftigen müssen. Ohne einen ganz bestimmten Zweck wird sich selbstverständlich auch im Mittelalter kein Mensch der beschwerlichen Mühe unterzogen haben, falsche Urkunden herzustellen. Wir haben eben gehört, dass, wenigstens für das frühe Mittelalter, nur Geistliche als Fälscher in Frage kommen und ihre Betrugshandlungen dem Zwecke ihrer besonderen Gemeinschaft, Bistum, Kloster, Kirche dienen sollten. Ihre Absicht zielte darauf hin, bestimmte Vorteile zu erschleichen, freie Abtswahl, Befreiung von persönlichen und dinglichen Lasten, Einschränkung der Gewalt der Klostervögte und so weiter. Vorausgesetzt einmal, die Urkundenforschung habe mit ihren Unsicherheitsergebnissen unzweifelhafte Wahrheiten ans Licht befördert, was ja leider nicht der Fall ist, so wären alle die vielen Urkundenfälschungen des Mittelalters aus egoistisch-materiellen Beweggründen und mit dem praktischen Zwecke der Vorteilserschleichung erfolgt. Wir müssen auf diesen Punkt ganz besonders Gewicht legen. Dreht sich doch letztlich die ganze Beweisführung dieses Buches um die immer wieder auftauchende Frage: Sind die mittelalterlichen Urkundenfälschungen wirklich als praktische Fälschungen aufzufassen? Dienten sie wirklich, wie die Forschung für selbstverständlich annimmt, den augenblicklichen praktischen Zwecken eines Klosters und so weiter? Diese Fragestellung muss an dieser Stelle Verwunderung, ja Befremden auslösen. Man wird erwidern: Weshalb in aller Welt sollten denn die Diener der Kirche überhaupt auf das Mittel der Fälschung verfallen sein? Das große Problem, das hiermit zum ersten Male angedeutet wird, gipfelt in folgender Erwägung: Rühren die aufgedeckten Urkundenfälschungen überhaupt aus den verschiedenen Jahrhunderten des Mittelalters her? Waren überhaupt im 9., 10., 11. und so weiter Jahrhundert in den Klöstern lebende Insassen die Urheber? Noch einmal: Sind die mittelalterlichen Urkundenfälschungen wirklich als praktische Fälschungen anzusehen?